Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und 11 Minuten. Moderne Wahlkämpfe sind Medienschlachten. Da hat sich im Prinzip nicht viel geändert in den letzten Jahrzehnten. Außer, dass die Medien sich geändert haben. Es sind neue hinzugekommen. Vor 80 Jahren das Radio, vor 50 Jahren das Fernsehen und spätestens mit Barack Obama auch das Internet. Wir sprechen jetzt mit Christian Klavin. Er ist Pressesprecher von Konstruktiv und das ist die Agentur, die die Website www.parteigeflüster.de betreibt. Guten Morgen, Herr Klavin. Guten Morgen. Zunächst mal müssen Sie unseren Hörern erklären, was Sie auf der Website parteigeflüster.de denn dann vorfinden. Ja, also wir beobachten quasi den Wahlkampf im Web und haben uns dabei auf ein bestimmtes Tool konzentriert, welches sich Twitter nennt. Ein Tool ist ein Werkzeug, ja? Genau. Und bei Twitter ist im Prinzip wurde das Prinzip der SMS auf das Web übertragen. Also man kann dort Nachrichten mit 140 Zeichen Länge absenden und ein Netzwerk aus Freunden kann diese Nachrichten empfangen und darauf reagieren und mit dem Absender in Kontakt treten und diskutieren. Und die Idee zu parteigeflüster.de war im Prinzip, dass es für Außenstehende, die jetzt nicht bei Twitter mitmachen, recht schwierig ist, diese ganzen Nachrichten aus den Parteien und von den Politikern zu verfolgen. Es gibt wirklich mittlerweile über 200 aktive Politiker und Parteiorganisationen, die bei Twitter ihre Nachrichten absetzen. Und wir haben jetzt eine Seite gebaut, auf der vier Lager übersichtlich dargestellt sind. Das ist einerseits CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD. Und dort sind diese ganzen Accounts von Twitter gesammelt und man sieht dort auf einen Blick, worüber diese Leute gerade sprechen oder diskutieren. Wie funktioniert das technisch? Ist das für jeden leicht handhabbar dann auf Ihrer Website? Ja, das Angucken ist sozusagen, ja, es erfordert sozusagen keinerlei technische Kenntnisse. Man kann einfach drauf gucken und sehen, aha, das ist gerade los in den Parteien. Wer dann sozusagen mitmachen will und auch Reaktionen auf die Aussagen von den Politikern dort tätigen will, der muss dann schon selber bei Twitter aktiv werden und sich dort ein Nutzerkonto anlegen. Also wenn man sich aktiv einmischen will, dann muss man auch selber bei Twitter sein dann. Genau. Bei Ihnen kann man die Inhalte empfangen. Genau, wir sind sozusagen ein Monitor. Wir wollen halt Leuten, die sich sozusagen nicht direkt damit beschäftigen, die Möglichkeit geben, eben zu sehen, was passiert denn in diesem Online-Wahlkampf im Web. Und das ist mittlerweile ganz spannend geworden, weil die Politiker, die wir dort monitoren sozusagen, haben das ja auch schon mitbekommen, dass wir das tun. Und teilweise finden in diesen einzelnen Blöcken der Lager schon gegenseitige Diskussionen, Lagerrivalitäten, direkte Angriffe statt, manchmal aber auch Privates oder Berichte und Updates aus regionalen Parteiversammlungen. Also die Spannbreite ist wirklich sehr, sehr breit von, absoluten aktuellen wirtschaftlichen Themen bis zu, wer in der Kreisversammlung auf die Liste gesetzt wurde, Rechnen Sie denn damit, dass sich das mit dem sich weiter polarisierenden Wahlkampf dann irgendwann auch mal eine Kampagnenform einnimmt, dass also die eine Seite der anderen dann ans Leder geht? Ja, absolut. Das passiert jetzt schon, weil diese Leute, die bei Twitter aktiv sind, die haben natürlich in ihren Followern, so nennt man die Leute, die diese Nachrichten verfolgen, also im Prinzip in ihrem Netzwerk, haben dort auch schon, von den rivalisierenden Parteien Leute drin. Also das geht schon sozusagen untereinander schon teilweise jetzt schon zur Sache. Aber wir denken natürlich, dass es im Laufe des Wahlkampfs noch erheblich an Fahrt aufnehmen wird. Und es ist jetzt auch täglich so. Also wir haben schon einmal ein Update gemacht. Am Anfang haben wir 214 Accounts, glaube ich, beobachtet. Mittlerweile sind es 234. Vielleicht ganz interessant, wer denn im Moment so führt. Die SPD hat im Moment die meisten Accounts mit 72. Danach haben wir die Grünen mit 68. Dann die FDP mit 54 und die CDU, CSU haben wir zusammengefasst mit 40 Accounts. Also das ist im Moment so das Barometer, wer bei Twitter wie aktiv ist. Warum ist die Linke nicht vertreten? Also zum Startpunkt, als wir die Accounts gesammelt haben, hatten wir da, glaube ich, eine Handvoll Accounts und wir haben auch Kriterien angelegt, dass wir gesagt haben, es müssen mindestens 30 Leute einen Account verfolgen und es müssen überwiegend politische Nachrichten dort getwittert werden und von diesen wenigen Accounts haben das die Hälfte dann nicht erfüllt und wir hätten dann quasi zum Start nur ein oder zwei Accounts gehabt und das wäre für die Form, die wir gewählt haben, ich glaube, jeder, der mal auf die Seite drauf guckt, sieht das auch und versteht es, wäre das nicht interessant gewesen, aber wir beobachten das weiter und sollte sich das jetzt massiv ändern in der nächsten Zeit, kann man die natürlich eventuell auch noch hinzufügen. Jetzt ähnelt das Ganze nicht einer sogenannten Newsgroup, in der dann jeder seinen Senf zum aktuellen Geschehen hinzugibt und dementsprechend niedrigqualitätig dann auch auf die Inhalte sind? Naja, das direkte Kommentieren ist sozusagen auf unserer Seite ja auch gar nicht möglich. Es ist wirklich eher eine Art Monitor, also dass man mal eben drauf gucken kann, was los ist. Und ich glaube, da bei Twitter die Leute ja untereinander agieren, ist dort sozusagen das Niveau schon auf einer anderen Ebene. Vor allen Dingen, weil sich die Politiker natürlich auch bewusst sind, dass alle diese Dinge, die sie dort absenden, die sind ja auch dauerhaft irgendwie bei Google zu finden. Daran muss man ja auch denken. Also alles, was dort abgesetzt wird an Nachrichten, geht nicht verloren. Das Web vergisst nichts. Und insofern, glaube ich, ist man sich schon darüber bewusst, dass es von der Kultur her nicht allzu doll abflachen sollte. Ganz kurz zum Schluss noch Ihre Einschätzung. Wird das Internet im kommenden Wahlkampf eine ähnlich große Rolle spielen, wie das zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf in den USA der Fall war? Also ich glaube, die Aktivitäten werden auf jeden Fall verstärkt werden. Das war auch schon in den letzten Bundestagswahlkämpfen so, dass eigentlich von einem Wahlkampf zum nächsten immer mehr gemacht wurde im Web. Wir haben allerdings einerseits eine andere politische Kultur hier in Deutschland, was auch so Personenkult und solche Dinge angeht. Wir haben andere, ja, sage ich mal, unsere Politiker haben teilweise anderes Charisma. Und es ist ja nicht so, dass man mit Twitter zum Star wird, sondern Obama war deshalb so bei Twitter so erfolgreich, weil er schon vorher, sage ich mal, eine Marke war und sehr, sehr viele Fans hatte. Und letztendlich dienen solche Tools wie Twitter auch nicht immer dazu, sage ich mal, neue Leute für Politik jetzt unbedingt zu begeistern, sondern die, die einen unterstützen oder die, die man erreichen möchte, auf anderen Kanälen zusätzlich zu mobilisieren und zusätzlich, sage ich mal, näher, das Gefühl des Näher-Dran-Seins zu geben, und diesen Zweck erfüllen diese Tools eher. Und ich glaube, in Deutschland wird dieser Zweck auch wichtiger sein als jetzt, sage ich mal, ein Barack Obama-Account, der jetzt über 100.000 Anhänger jetzt in den USA hatte. Ich denke, das ist in Deutschland so noch nicht vorstellbar. Und was man dazu sagen muss, die Parteien schlagen sich natürlich auch mit einem Problem rum, dass es auch Accounts gibt, die nicht echt sind. Also es legen sich viele Leute zum Spaß einen Account an, der Frank-Walter Steinmeier heißt, und dann muss man wieder prüfen, ist der echt oder nicht. Also da steckt auch noch ein bisschen die Tücke im Detail teilweise. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. In unserem Mediengespräch heute Christian Klawin von der Website www.parteigeflüster.de. Deutschland.